der kommt ein neuer Tag. Ich bring Rhythmus in die Hitten der Stadt. Oh, oh, oh. Man sieht und kennt und sagt sich, was diese Nacht zu sagen hat. Fragt nur nach neuen, alten Werten. Seht, was es nicht zählt, nur ein Gefühl. Die Nacht gehört uns bis zum Morgen. Wir spielen jedes Spiel, lass diese Reise niemals enden. Das Tun kommt aus dem Sein allein. Allein als Inventionen, die Illusionen und Sensationen. Tanzen anders als die anderen. Oh, oh, oh. Sie lieben ihre Schwestern lieber, lieber als den Rest der Welt. Oh, oh. Frag junge Römer, erkennt ihr die Sonne noch? Sie kennt die Sorgen. Oh, oh, oh. Junge Römer, die Nacht ist jung wie ihr, vergesst das. Morgen. Un ballo nuovo porta ritmo nei fianchi della città. Ci vediamo tra via.